Jede Trennung der wissenschaftlichen Lehren und Erkenntnisse vom Leben, jeder Zwiespalt des Lebens mit der Allnatur stiftet Verwirrung und Unheil und verfälscht die Maßstäbe. Nur in der Einheit von Lehre und Leben, von Leben und Natur stehst du auf dem Grunde der Wahrheit, deiner Wahrheit, und bleibst Menschenwürde und Willensherrlichkeit gewiss. Dass keiner über dein Gewissen herfalle, keiner dich mit Wortkünsten und scholastischen Blendwerken täusche, keiner dich mit welchem Dunst umneble, keiner dich fremde Wege führe, keiner deinen Heimatboden entwerte. Sieh dich vor. Nichts ist wahr, was dem Sinn deines Lebens widerspricht. Nichts ist geheiligt, was gegen deine eigene Natur streitet. Nichts ist sittlich. Gestatte dies von allen Unterdrückungssüchtigen und Scheinheiligen so gottesmörderisch missbrauchte Wort, was Ausnahmen von natürlicher Ordnung und Gesetzlichkeit fordert. Es gibt nicht zweierlei Wahrheit, denn es gibt nicht zweierlei Natur. Mit der Wucht der Einheit schlage sie nieder, die dir mit Dualismen und jenseitigen Regeln und Satzungen kommen wollen, den Mörder durch wieder Vernünftigkeit und Geistesfreiheit im heuchlerischen Gewande. Mit der Wucht der Einheit. Wer in Diesseits und Jenseits scheidet, will herrschen über die Diesseitigen. Wer Göttliches und Natürliches trennt, will schwächen, damit seine eigene Macht den Vorteil habe. Alles war seither darauf gestellt in der Geschichte. Wille zur Macht, aber Wille in dieser Ausschweifung. Millionen Erwerbender und Darbender für 1000 Besitzende und Genießende. Millionen Untertanen für 100 Herren. Die ganze Christenheit, eine Herde für einen Hirten, den Vizegott im Vatikan. Michael Georg Konrad.